Spotify Club Night mit Sven Fähig. Uhr 33, H3 mit dem Radioservice von den Autobahnen, keine Meldungen.

Busch Night. 21.59 Uhr, HR3 Radioservice. Wir haben keine Meldungen. Thank you. H2 Club Night. Patchouli Team und Journal Frankfurt presents eine Benefizveranstaltung gegen Obdachlosigkeit. Am Sonntag, den 12.09., morgen Abend quasi, von 19 Uhr bis 2 Uhr, wer weiß, vielleicht auch noch länger. Es sind dabei Ekim Samad, Space Cube, Niki Sprenger, Pascal Feos, DJ Duck und ich. Alle DJs, Gruppen und alle Jungs, die da irgendwie mit beteiligt sind, machen das alles ohne Gage. Ohne Gage. Also a good thing. Und das ist in Höchst in der Michael Barax. Michael Barax, so heißt es. In der Elsenborner Straße 2, Frankfurt Höchst. Ich hoffe, dass ich euch morgen Abend da alle sehe. We'll be right back.

Da kommt ja der schnelle Pfeil auf HR3, klappt da ein Witz, World Fit. Ist der Duck im Omen. Und wir sind alle hier. Ich darf nicht mehr Leute einladen. Ich krieg schon wieder den Mega-Stress hier, weil schon wieder die Hütte voll ist. Body, body, body. 22.32 Uhr, HR3 mit dem Radioservice. Wir haben keine Meldungen. 20 Uhr und eine Minute, HA3 mit dem Radioservice, weiterhin ohne Meldungen. Thank you. HR3 Club Night mit Sven Feit. Sonic Infusion. Ja, der gute DJ Tom von den Apacheras feiert seinen Geburtstag. Birthday Rave. Und zwar im Tennis Center Deal im Funkstadt im Industriegebiet. Dabei sind Tanit, Pascal Feus, Marco Zaffarano, Tom selber, Norman und live Resistance D, Apacheras und Spice Lab. Und es findet statt am 18.09. ab 20 Uhr in Funkstadt im Tennis Center Deal. We'll be right back.

23 Uhr und 30 Minuten, H3 mit dem Radioservice, von den Autobahnen weiterhin keine Meldung. Es ist 23 Uhr und 36 Minuten. Hier ist TA3 mit einem Sonderradioservice. Wir informieren Sie, sobald die Gefahr vorüber ist. Club Night mit Sven Feit. So, nochmal einen kurzen Hinweis. Also das Patchouli-Team und das Journal Frankfurt presents Benefizveranstaltung gegen Obdachlosigkeit. Das ist morgen am Sonntag, den 12.09. von 19 bis 2 Uhr, maybe auch länger. Die DJs, das ist Ekim Samadi, Space Cube, Niki Sprenger, Pascal Feos, DJ Duck und ich. Und die ganze Sache ist, also für die ganzen Künstler, die treten alle auf ohne Gage. Und das findet statt in dem Michael Baracks. In der Elsenborner Straße 2 in Frankfurt Höchst. Also eine gute Sache. Ich hoffe, dass ich euch morgen da alle sehe. Und rave on. Tschüss. Uhr, HA3 mit dem Radioservice. Keine Gefahr mehr durch ein entgegenkommendes Fahrzeug. sehen uns dann im Omen oder im Excess oder im Dorian Gray heute Nacht, nicht wahr? Und morgen Abend in Höchst. Yeah. Tschüss, tschüss, tschüss, tschüss.